zu einer neuen Folge des Burgerler Podcasts. Ich bin der Adam. Ich bin Sophie. Ich bin Jonas. Wir probieren heute mal das neue Mikrofon aus, was teilweise auch der Jonas mir mitgestiftet hat. Wir hoffen, dass das ein bisschen bessere Qualität hat. Unsere Rubrik heute ist weil der Jonas da ist, deswegen denke ich direkt ans Themenroulette. Nein, Philosophie. Wortspiel, haha. Ja, genau. Wir wollen es mal ausprobieren. Und heute unser Thema ist Weltall und Weltraum, Kosmos. Genau, also eher nicht so von der wissenschaftlichen Seite betrachtet. Ja, es heißt ja auch Philosophie. Und deswegen wollen wir mal so ein bisschen gedankensprungmäßig hin und her hüpfen und schauen, was wir so darüber denken. Und wahrscheinlich hat das Universum ja angefangen mit dem Urknall, das ist die Theorie jedenfalls. Und der Anfang des Universums soll auch mal unser Anfang heute für den Podcast sein. Die als allererste Frage, denkt ihr, dass es einen Urknall gab? Ja, glaube ich schon. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie der ausgesehen haben soll. Ja, das geht mir auch so. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil das muss ja irgendeinen Ursprung gehabt haben, dass es den Urknall auch erstmal gab. Und man kann sich irgendwie nicht vorstellen, dass das Universum, was ja so riesig ist, oder auch unendlich, da kann man sich nicht vorstellen, wie das aus dem Urknall entstanden sein soll. Und also man kann sich das einfach nicht mit dem Gehirn vorstellen. So geht es mir zumindest. Ich habe mal irgendwo gehört, dass das Universum vorm Urknall, oder ich weiß nicht, ob man überhaupt das so sagen kann, aber das ist halt zu der Zeit, wo es noch komprimiert war, irgendwie so groß war wie ein Fußball. Ja. Das bedeutet, du müsstest die ganze Masse des Universums, was ja unvorstellbar viel ist, einfach auf die Masse, oder nicht auf die Masse, aber auf das Volumen eines Fußballs zusammendrücken. Ja, das ist schon irgendwie unvorstellbar. Ja. Und da fängt es ja schon an, weil eigentlich bedeutet ja ganz, ganz viel Masse keine Zeit. Oder sehr, sehr, sehr langsame Zeit. Umso mehr Masse irgendein Körper hat, umso weniger Zeit vergeht. No. Und das bedeutet ja eigentlich, dann ist die Frage, gab es davor Zeit? Eben. Und das, weil wenn wir dort so einen kleinen Fußball haben, der aber die Masse des ganzen Universums in sich trägt, vergeht eigentlich absolut keine Zeit. Das stimmt. Und daher kann man ja auch nicht sagen, was davor war. Also, ja, das ist die Frage. Das ist eben auch das, was meine Vorstellungskraft dann nicht mitmacht. Was war um diesen Fußball rum? Genau. Ja. Das stimmt. Ja, das ist ja auch jetzt die Frage, wenn du an die Grenzen des unseres Universums fliegst. Falls es Grenzen gibt, ob danach dann was ist, ob danach einfach Leere ist oder was auch immer. Aber das ist ja eine der Fragen, die wir uns stellen können. Vielleicht gibt es ja auch viele Universen nebeneinander. Das weiß ja keiner. Und dann ist die Frage, aber sind es einfach nur unendliche Universen nebeneinander oder kommt danach noch was? Gibt es viele Fragen, die wir wahrscheinlich in unserer Lebensspanne nie beantworten können, aber deswegen reden wir jetzt drüber. Das stimmt. Ich habe es mir früher so vorgestellt, dass das Universum wie in einem Steinhaus drin ist und das ist einfach auf einer anderen Welt mit irgendwelchen anderen Menschen oder Aliens oder sonst was und die sind wieder in einem Universum und so weiter und so fort. Ja, ist ja so eine große Theorie immer, dass sozusagen, wenn wir runter, also auf kleinere Basis gucken, haben wir dann irgendwann, kommen wir bei Atomen an und Atome, hast du auch den Kern, wo dann andere Elektronen drumherum zirkulieren, das ist ja auch so ein bisschen artig wie das Sonnensystem, dass man so überlegt, dass dann die Atome vielleicht, wenn man ganz, ganz wieder runtergeht, dann irgendwann hast du dort wieder kleine Universen drin. Das ist ja diese Theorie, dass wir alle so sozusagen nur in einem Atom stecken oder sowas in unserem ganzen Universum. Das ist interessant. Weil wir gucken ja, wenn wir kleiner gucken, dann finden wir irgendwann das Atom und ein bisschen kleiner als Atom können wir noch gucken. Aber dann irgendwann hört es ja auf, weil alleine wegen dem Elektronenmikroskop können wir dann nicht kleiner schauen und nur spekulieren, was dann kleiner ist. Und nach größer können wir ja auch nicht viel größer als das Universum schauen. Und die Frage ist halt, gibt's was, was noch größer ist oder was kleiner ist? Eben, das stimmt. Irgendjemand hat auch mal die Theorie aufgestellt, das fand ich auch sehr interessant, dass wir eigentlich nur Wesen im Gehirn eines viel größeren Wesens sind. Oh, das wäre krass. Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe letztens nur so eine Überschrift gesehen, ich habe es schon mehrmals gehört, dass irgendwie vermutet wird, dass unser Universum nur eine, wie war es, Projektion ist, nur so eine Art Hologramm. Ich habe da leider kein Wissen darüber, weil ich den Artikel noch nicht gelesen habe. Ja. Aber Ja, das geht irgendwie irgendwo darum, dass halt die Daten irgendwo anders abgespeichert sind und das hier nur so sozusagen dich repräsentiert. Aber wie genau die Theorie ist, kann ich leider noch nicht wiedergeben. Wir haben ja letztens auch im Ethikunterricht, wie ist das noch, überlegt, ob das vielleicht, ob wir nur in einem Spiel sind, in einer Art Computerspiel oder ähnlichem, dass wir von anderen höheren Wesen kontrolliert werden. Meinst du, weil wir so komplex sind, einfach eine sehr komplexe KI sind, oder wie? No, und dann, dass wir aber, dass unser Handeln letztendlich vorbestimmt ist und dass wir es eigentlich Ja. gar nicht selbst durchführen können, obwohl wir es glauben, Wir haben weil wir so sozusagen einen komplex sind. Algorithmus, den wir verfolgen. Genau. Ja, weil die Sache ist ja eigentlich, dass wir, wenn man so überlegt, einfach nur auch nur ein großer Computer sind im Kopf. Letzten Endes. Eigentlich ist unser Kopf auch nur ein Computer, der einfach extrem gut ist, extrem gut funktioniert, den wir nie so bauen könnten oder jetzt noch nicht. Und nichts anderes ist es bei kleineren Robotern und das wird ja versucht, immer komplexer zu machen und irgendwann kommt es halt bei dem Gehirn an. No. Und dass das Gehirn auch einfach nur logische Prozesse verfolgt, die wir einfach nur noch nicht bestimmen können, weil sie so komplex sind. Aber dann kann man eben auch weiter philosophieren zum Thema Schicksal. Also ob das wirklich alles vorbestimmt ist, was wir tun. Das stimmt. Vielleicht wissen wir auch eben gerade nicht, ob es so ist, damit wir nicht hinter das kommen, dass es eigentlich nur ein Spiel ist. Ja, aber ich glaube, das ist eher Thema für noch einen anderen Stimmt, wir Podcast. sind lang Aber es ist eigentlich schon gesprungen. gut, wir schwenken ab, aber wir wollten ja über das Universum reden, im Allgemeinen. Und es gibt ja auch diese Überlegung, dass das Universum es breitet sich ja aus, das Universum, weil daher, es gibt den Urknall, wo alles auseinanderflog plötzlich und seitdem breitet sich das Universum ja immer weiter aus und aus und aus. Und die Idee ist ja, dass es, wenn sie es ganz weit ausgebreitet hat, wieder zusammen, also wieder kollabiert, zusammenbricht, einer Kugel. Und dass das sozusagen wie ein, ja, man könnte sagen, wie ein Uhrwerk ist, also pulsier oder ein pulsierendes Herz, was sich ausbreitet und wieder zusammenzieht. Es könnte ja sein, dass es sich dann nochmal ausbreitet. Ja, genau, Das stimmt, eben. Das ja. ist immer wieder, nur man kann halt nicht sagen, was davor ist, weil dieser Zeitraum, wo es komprimiert ist, ist einfach unendlich groß. Das Also man kann stimmt. es rein theoretisch nicht messen, aber es muss trotzdem einen Zeitpunkt davor geben. No, und ich weiß nicht, man kann sich einfach auch nicht vorstellen, wie es sein kann, dass da einfach so viel Masse auf einem Raum ist, wenn wir jetzt vom Urknall ausgehen, und dass sie sich dann einfach ohne Grund ausbreitet. Ich glaube, das Problem, was wir haben, ist das Element der Zeit. Dass wir Menschen sind ja fest an Zeit gebunden. Und dieses Thema beschäftigt sich ja ganz groß. Interstellar, der Film, beschäftigt sich ja ganz groß mit diesem Thema Zeit und sowas. Wir können nicht in der Zeit zurückreisen. Aber dass wir sozusagen immer weiter vordenken. Und wenn du dann denkst, ja, dass die Zeit vergeht unendlich lang, dann kann man sich das nicht vorstellen. Aber für sich im Universum ist es einfach, dass ein Körper da ist und dem ist Zeit komplett scheißegal. Der existiert einfach und da kann es unendlich lang dauern, aber wenn es sozusagen nichts gibt, was die Zeit misst oder sowas, dann ist es ja wirklich egal, wie lange die Zeit dauert, weil wenn sich nichts anderes bewegt oder so, dann kannst du nicht feststellen, ist es nur unendlich lang der Zeitraum oder nur eine Sekunde, Das weil stimmt. ist nicht messbar oder dergleichen. Von daher kann es sein, dass die Kugel nur kurz da ist und dann plötzlich wieder erblüht als großes Universum, weil einfach Zeit nicht messbar ist in dem Fall. Das kann gut sein, ja. Glaubt ihr, das Weltall hat irgendwann ein Ende? Meinst du jetzt Also, vom dass es Rand her? irgendwann, nee, ich meine, dass es irgendwann einfach nicht mehr gibt? Ach, du meinst, dass unser komplettes Ja. Universum irgendwann einfach zu Ende ist? Ja. Ich glaube eigentlich nicht. Weil das wäre so, das würde ja voraussetzen, dass irgendwann sich alles ins Nichts auflöst, alles weg ist, alles Ja, aber vorbei. scheinbar war ja vorher auch nix. Naja, doch, du hast ja die Masse gehabt, nur einfach ganz minimal. Ja, das ist halt, ich weiß auch nicht richtig, es kann gut sein, dass es eben irgendwann wieder in so einer Art Urknall endet, aber die Frage ist, ob sich's da nochmal ausdehnt oder vielleicht hört dann einfach die Zeit für uns auf und nichts mehr passiert, das ist halt ziemlich komplex, das stimmt. Nämlich gesagt, das ist wieder dieser Punkt, dass wenn es zur Kugel ist und danach nichts mehr passiert, dann passiert einfach so lange nichts, weil dann muss irgendwann mal wieder was passieren, weil die Zeit dazwischen ist egal. Das bleibt, ruht einfach. Und wenn es unendlich lange ruht und wenn es so viele Jahre ruht, wie wir uns gar nicht vorstellen können, irgendwann passiert wieder was, weil es kann ja nicht einfach aufhören. Wenn es so bleibt, dann existiert es einfach ewig. einfach ewig. Und irgendwann muss was passieren oder es bleibt Kugel. Und Das dann dauert es stimmt. wieder ewig und irgendwann muss was passieren und es bleibt eine Kugel, weil das Ewigkeit ist halt unendlich lang. Ja, das stimmt. Und das setzt einfach voraus, dass irgendwann was passieren muss, weil sonst geht es einfach so weiter. Es geht so lange weiter, bis was passiert. Aber Das wir ist werden das interessant. vermutlich nie erfahren, Ja, das. weil es uns Menschen da vermutlich schon lange nicht mehr gibt. Ja, das auf jeden Fall, also. Aber wo wir schon bei ganz massereichen Körpern sind und bei Zeit, die nicht mehr messbar ist, könnten wir zu einem Körper im Weltraum gehen, was dem sehr nahe kommt oder was vom ähnlichen Prinzip her funktioniert mit sehr viel Masse, nämlich schwarze Löcher. Sind ja immer ein großes Phänomen, wie schwarze Löcher nur entstehen, was schwarze Löcher sind. Und findet ihr, schwarze Löcher sind so ein großes Phänomen, was sehr interessant ist, was herausfindbar ist? Für mich ist das einfach nur ein ganz großes Mysterium. Ich habe es nie verstanden und ja, ich habe in Physik 1000 Vorträge darüber gehört und ich bin immer ausgestiegen, weil meine Vorstellungskraft das einfach nicht mitmacht. Ja, das ist nicht, das stimmt. Also es ist ja, also für mich persönlich ist es einfach nur wie, was es ja letztendlich auch ist, wie ein Stern, der einfach weiter komprimiert ist, und von daher kann ich mir das relativ gut vorstellen, aber die Vorstellungskraft hängt ja wahrscheinlich auch davon ab, wie sehr ihn Physik und sowas interessiert, denke ich. Also ich kenne auch so Leute, die sich das eben gar nicht vorstellen können, aber ich finde, wenn man sich da versucht, ein bisschen reinzuversetzen und abstrakt denkt, da kann man schon manche Theorie nachvollziehen, aber. Im Grunde genommen ist ja ein schwarzes Loch einfach wieder ganz, ganz viel Masse auf kleinerem Raum. Und schwarz ist es, wie eigentlich ja fast jeder weiß, weil es so stark ist, dass es auch selbst Licht absorbiert und an sich ranzieht. Und das, was ich so cool finde an einem schwarzen Loch, das ist halt, wenn man an den Himmel schauen würde, sozusagen, und sich ein schwarzes Loch anschaut, dann sieht man ja eigentlich, weshalb es auch so heißt, eine schwarze Kugel. Und was ich so cool daran finde, ist, dass diese schwarze Kugel nicht das schwarze Loch ist, sondern das schwarze Loch ist eigentlich viel kleiner oder um einiges kleiner, weil diese Kugel außenrum schon das ist, wo das Licht angezogen wird. Das bedeutet, wenn man ab einer bestimmten also eine bestimmte Entfernung ans schwarze Loch rankommt, kann man schon nicht mehr zurück. Das ist der Ereignishorizont. Und das finde ich so cool, wenn man eben guckt, das ist nicht das schwarze Loch, sondern das ist eine Kuppel, die das schwarze Loch umgibt, wo dann dahinter einfach Schluss ist. Das finde ich einfach eine lustige Idee. Das stimmt. Auch diese Lichtbrechung am Rand des schwarzen Loches ist irgendwie interessant mit dem, dass das ist wie so eine, wie kann man es beschreiben? Wie zum Beispiel, wenn irgendwie über eine heiße Flamme flimmert die Luft. Und so ähnlich ist es ja auch ums schwarze Loch rum, dass man sozusagen hinter das schwarze Loch gucken kann, obwohl es nicht möglich ist, weil das Licht einfach um es herum gebrochen wird. Das stimmt. Das ist mir eindeutig zu kompliziert. Denkt ihr, schwarze Löcher sind Tore zu einer anderen Galaxie? Weil es gibt ja diese Theorien, dass ja, wenn man ein schwarzes Loch reinfliegt, dann kommt man irgendwann, kann es passieren, dass man woanders rauskommt. Wie in Interstellar. Na, wobei da ist es ja kein schwarzes Loch. Ab jetzt spoilert Jonas das Ende von Interstellar. Wer also noch nicht das Ende von dem Film geschaut hat, kann jetzt die nächsten 1 Minute 20 überspringen und danach reden wir ganz normal weiter. Ist der in ein schwarzes Loch? Ne, der ist in eine Anomalie geflogen. Singularität. Singularität, aber eine Anomalie im Zeitraumgefüge. Ja, der war dann ja in einer. Ja, ich weiß nicht. Es wird jetzt ja nicht jeder, der es hört, Interstellar gesehen haben, aber dann war der ja in einer vierdimensionalen Welt, was man sich ja auch nicht vorstellen kann. Aber ich Ach denke. so, dann am Ende meinst du dann? Ja. Ach so, ja, okay, dann spoilert mich ja so ein bisschen. Aber Scheiße, dann macht er ja ja, stimmt. keine, dann macht er ja keine Zeitreise oder keine Raumreise. Da kommt er, wird er ja, wird er erklärt. Ich mache dann hier Disclaimer und sowas, dass gespoilt wird. Okay, gut. Aber da ist es ja so, wird ja so gesagt, er fliegt ins schwarze Loch rein und passiert den Ereignishorizont, dann sammelt er die ganzen Daten oder TARS macht das für ihn, also der Roboter. Und dann greifen schon, Achtung, jetzt wirklich richtiger Spoiler, jetzt dann greifen die Menschen aus der Zukunft ein und packen ihn in diesen fünfdimensionalen Raum, bevor er durch das schwarze Loch sterben kann. Also er kommt sozusagen noch nicht mal ganz an. Ach so, und da war packen die den schon rein, um ihn zu retten. ja, ich, gut, okay, ich habe den Film nie verstanden, von daher. Ja, genau, und vorher, bevor, wo sie durch diese Singularität fliegen, das ist ja nur wirklich so ein Tor. Das ist ja gebaut, ist ja kein schwarzes No. Loch. Ja, aber ich weiß nicht, also ich denke bald nicht, dass es zumindest nicht durch schwarze Löcher in andere Dimensionen geht oder andere Paralleluniversen oder sowas, weil Man ist einfach tot. genau, also ich weiß nicht, wenn man sich jetzt so vorstellt, dass es nur Masse ist, kann das nicht sein. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo andere Portale oder Tore, die uns in andere Dimensionen führen. Das wäre interessant. Oder was wäre überhaupt so eine andere Dimension? Was denkt ihr? Wie meinst du, was Also, wäre? wie kann man sich das vorstellen? Eine andere Dimension? Ja. Das ist eine gute Frage. In Interstellar wird ja immer wieder gesagt, Gravitation ist eine Sache, die über Zeit hinweg geht, die durch Zeit funktionieren kann. Ich weiß jetzt nicht, wie doll das physikalisch hinterlegt ist, aber dass halt so eine Sache ist, dass du halt, dass wirklich Gravitation eben über, also Zeit hinweg funktioniert. Dass du sozusagen, wenn du hier einen massereichen Körper hast, wenn ich jetzt hier im Raum einen ganz großen Ball habe und in 10 Jahren ist dieser Raum komplett leer, kann man trotzdem irgendwie finden, okay, hier ist irgendwie ein Gravitationsfeld da, obwohl nichts ist im Raum. Ach so, ja klar. Okay, Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob das so existent ist, ob das überhaupt hinhaut, aber vielleicht ist es ja auch so, dass wir, wenn wir in den Weltraum schauen und schwarze Löcher sehen, manche schwarze Löcher keine schwarzen Löcher sind, sondern halt irgendein Wurmloch, weil es halt eben ähnlich funktioniert. Oder man es so sagen könnte, dass es ähnlich funktioniert, nur dass es halt kein schwarzes Loch ist aus Masse. Weil das, glaube ich, wirklich ist man tot, wenn man reinfliegt. Man wird einfach ja, nur wie in der klar. Schrottpresse einfach ganz klein gemacht. No. Aber bei schwarzen Löchern, das kann ja nicht, also das absorbiert ja alles, aber es kann ja nicht einfach weg sein. Meinst du die Also Masse? alles, was da reinfliegt in das Nein, die schwarze wird Loch. einfach ganz, ganz klein gequetscht. Wie als würdest du ein Auto in eine Schrottpresse tun und dann hast du auch plötzlich nur noch so einen kleinen Würfel. Und das passiert in einem schwarzen Loch. Noch viel, viel Okay. stärker. Okay. Ja. Könnte man sich halt technisch zum Nutzen machen. Und was auch richtig cool ist, schwarze Löcher gehen lang, also wenn sie nicht eben, wenn sie irgendwann mal aufhören würden zu fressen, sozusagen Sachen einzusaugen, dann würden sie nach Millionen Jahren einfach plötzlich weg sein. Also nicht plötzlich, sondern langsam, weil sie strahlen ein wenig aus. Das nennt sich nämlich sogar die Hawking-Strahlung und senden, emittieren so ein bisschen kleine Teilchen, strahlen die weg. Und das bedeutet, nach irgendwie ganz, ganz viel Zeit wären sie auch nicht mehr da. Es wäre interessant, wenn man sowas mal sehen würde, weil wir haben ja jetzt noch nicht so viel Zeit hinter uns und wir beobachten ja noch nicht so lange den Weltraum. Also es gibt da schon noch viel zu erkunden, denke ich. Es wäre wirklich cool, wenn wir einfach einen viel, viel größeren Zeitraum beobachten könnten. Wir sehen eigentlich nur, wenn wir an den Himmel gucken, sehen wir eigentlich nur Fotos, weil es im Verhältnis zum Zeitraum des Universums einfach so verschwindend gering ist, das ist einfach. Das stimmt. Ich finde es auch interessant, das habe ich letztens bei dem YouTuber Le Floyd gesehen. Kennt ihr den? Ne. Der macht immer so Nachrichten und so aus aller Welt, was gerade so Spannendes passiert. Und der hat erwähnt, dass es Wissenschaftlern jetzt gelungen ist, ein Wurmloch zu erstellen. Und die haben da ein Magnetfeld praktisch damit, also da durchgeschickt, Das dass habe ich es auch woanders ausgab. gesehen, ja. Das finde ich eben extrem interessant, wenn man das weiter erkundet, dass man praktisch Dinge beamen kann oder Ja. eben durch den Raum verschieben kann. Das wäre so eine Neuerung in unserem Leben. Ja, so ähnlich funktioniert ja auch diese Theorie, dass du eben Raumschiffe auf Überlichtgeschwindigkeit beschleunigen kannst. Weil eigentlich ist es ja nicht möglich. Wir können ja nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit sein. Selbst wenn man ein Raumschiff mit Lichtgeschwindigkeit, oder wenn's eben mit Lichtgeschwindigkeit schnell ist und dann hältst du eine Taschenlampe vorne raus, dann ist das Licht, was rausfliegt, nicht schneller als dein Raumschiff. Aber du kannst, ich weiß nicht mehr, wie es war, irgendwie musst du die Raum, wie war denn das? Du musst den Raum irgendwie hinter dir staunen und vor dir, ich weiß es nicht mehr, ich habe es gerade wieder verlernt, aber du kannst halt machen, dadurch, dass du den Raum um dich streckst, veränderst, kannst du halt, bewegst du dich eigentlich mit Überlichtgeschwindigkeit, aber für dich an sich bist du trotzdem nur mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs oder noch weniger als Lichtgeschwindigkeit, weil der Raum um dich rum sich sozusagen bewegt. Okay, Also das du ist baust dir krass. sozusagen ein kleines Wurmloch für dich um dein Raumschiff rum. So eine kleine Blase, die dich dann bewegt. Also der Raum bewegt sich halt um dich rum und nicht du dich im Raum. Das ist ziemlich cool. Was diese Idee ist. Okay, jetzt mal ein anderes Thema, weil wir ja gerade auch drüber geredet haben, was Wissenschaftler jetzt alles erreichen und so. Glaubt ihr, wir sind die einzige Spezies, die es bis jetzt so weit geschafft hat? Keinesfalls. Ich denke auch nee, weil das Universum, also in unserer näheren Umgebung ja wahrscheinlich schon, so wie wir beobachten konnten, aber das Universum ist einfach so riesig und ich denke, auf so einem großen Raum ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch, dass es intelligentes Leben gibt, was vielleicht auch schon weiter ist als wir. Vielleicht kommt der morgen an und zerstört uns, das weiß ja keiner. Also die Aber Wahrscheinlichkeit ist wirklich minimal, dass wir alle innen wären. denke ich auch. Was denkst du? Na, ich glaube auch, dass irgendwo irgendwas ist. Ich habe keine Ahnung, wie Dinge aussehen. Oder die können auch genauso aussehen wie wir, oder ich weiß es ja nicht. Kann Vielleicht, ja also sein, dass die. die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass irgendwo im Universum welche gibt, die genauso aussehen wie wir oder sehr, sehr ähnlich zu uns Ja. sind. Wenn dieselben Bedingungen auf diesem Planeten herrschen, warum Ja. nicht? Und wir finden ja jetzt schon dauernd, oder was ich dauernd, aber ab und zu Planeten, die der Erde sehr, sehr nahe sind und immer welche, die immer viel näher der Erde kommen mit Wasser, mit der Größe, mit der Masse, mit No. der Atmosphäre, was ziemlich beeindruckend ist. Ich finde es auch extrem cool, weil das einfach, weil wir haben ja immer so diese Vorstellung, dass wir Menschen so die Krone der Schöpfung sind und das sieht man ja auch, was wir mit unserer Umwelt teilweise machen, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Aber das, wenn wir wissen, dass wir nie alleine sind, also wenn wir wüssten, dass wir nie alleine sind im Universum, dann würde das wahrscheinlich auch unsere Einstellung ein bisschen verändern und zeigen, dass wir Wir würden dann sozusagen nie das größer denken. einzige Überwesen sind, Ja. sag ich jetzt mal. So ein bisschen wie in Star Trek, wo es dann ist, dass die Menschen sich. Ja, aber ich finde die Idee gut. Ich hab's leider gar nicht Ja, gesehen. in dem. Es wird dann irgendwann in der Vergangenheit gezeigt, auf der Erde sind total die Kriege und alle bekämpfen sich. Und dann wird aber, wird Kontakt mit den Vulkaniern aufgenommen, sozusagen. Das sind die ersten, die mit der Menschheit Kontakt haben, weil sie merken, oh, die Menschen haben jetzt den Warp-Antrieb entdeckt. Die haben den Warp-Antrieb gemacht und dann, oh, die Menschen sind jetzt so weit, dass sie ins Weltraum bereisen können. Jetzt können wir uns mit denen treffen. Und dann ab da an verbinden sich halt die Menschen für sich und denken nicht mehr untereinander getrennt, sondern denken eben für Planeten getrennt. Krass. Und was auch eine sehr coole Theorie ist, die ich finde, ist, dass also die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass wir einfach so im Mittelbereich liegen. Also wenn man sagt, ganz unten sind die, wo gerade irgendwelche ersten Mikroben, Bakterien sich entwickelt haben auf dem Planeten und ganz oben sind halt solche entwickelten Spezies, die wir uns gar nicht mehr vorstellen. Wahrscheinlich schon auf digitaler Ebene, also auf Roboterebene, weil Roboter ja, also wir sind ja auch nichts anderes als Roboter, aber halt jedenfalls total überentwickelt. Und die Wahrscheinlichkeit ist also, dass wir in der Mitte sind, weil einfach Wahrscheinlichkeitsrechnung ist die Wahrscheinlichkeit am ehesten, dass du irgendwo im Mittelfeld liegst, nicht unten und nicht oben. Und deswegen, die unter uns sind, können wahrscheinlich, also können keinen Kontakt mit uns aufnehmen, weil wir es ja auch noch nicht mal geschafft haben, mit welchen Kontakt zu nehmen. Und welche, die weit über uns sind, haben gar nicht das Interesse, mit uns Kontakt aufzunehmen, weil, wenn man sich so vorstellt, wenn wir Goldfische bei uns in dem Glas haben, dann versuchen wir ja auch nicht den Goldfischen zu sagen, hallo, wir sind hallo, wir versuchen mit dir zu kommunizieren, weil es einfach für uns aussichtslos erscheint. Die Goldfische verstehen fast uns gar nicht, die wissen, okay, da ist irgendwas, da verstehen uns nicht. Deswegen, wahrscheinlich die uns schon kontaktieren könnten, machen es einfach nicht, weil wir zu dumm für diese sozusagen sind. Das kann sein, oder weil wir nicht die Möglichkeiten haben, noch nicht das Genau, aufzunehmen. genau. Und die dümmer als wir sind sozusagen, schaffen, können es noch nicht machen. Deswegen können wir eigentlich nur Kontakt aufnehmen mit welchen, die ungefähr in unserem Spektrum sind. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit natürlich wieder geringer, dass wir überhaupt Kontakt mit welchen aufnehmen können. Das stimmt. Aber ich finde diesen Gedanken so interessant, dass wir wirklich, wenn wir Kontakt mit jemandem aufnehmen, die wirken meistens wirklich ungefähr in unserem Entwicklungsstadium sind. Das ist wirklich interessant. Das wäre aber echt cool, wenn man das wirklich mal finden würde. Ja. Irgendwann wird es sicher mal soweit sein, Wahrscheinlich, ja. wenn das noch klappt in der Zeit, die wir Menschen noch haben. Aber das wäre schon ziemlich cool. Aber man muss überlegen, wir sind jetzt gerade erstmal seit wie vielen Jahren? Seit ungefähr 40 Jahren, also seit ein bisschen weniger als 40 Jahren, sind wir jetzt im Weltraum. Also als Menschen. 49 wurde der Mond bestiegen. Vorher in 60ern war doch auch der erste Mensch dann also im Weltall überhaupt. Juri Gagarin, wann war das? Das war, Auch glaube in den ich, 60ern? fantastisch, ja. ja, Ja. 61, 62. Genau, also das bedeutet, wir sind ungefähr erst, nee, 50 Jahre, habe ich 40 gesagt? Ja. 50 Jahre natürlich, sind wir erst im Weltraum. Und jetzt denken wir nach 50 Jahren schon drüber nach, direkt andere Rassen zu treffen im Ja, Weltraum. stimmt. Das ist natürlich sehr ambitioniert gedacht, weil wir selbst gerade erstmal ganz frisch im Weltraum Ja. sind und dann versuchen wir jetzt schon direkt Kontakt aufzunehmen. Wir müssen erstmal überhaupt klarkommen im Weltraum. Wir haben es noch nicht mal weiter geschafft als bis zum Mond. Jetzt wird geplant, zum Mars zu kommen. No. Das ist dann der nächste Planet. Aber wenn wir es überhaupt noch nicht mal aus unserem Sonnensystem raus schaffen und wo einfach nachweislich noch kein Leben ist, dann ist es ja auch schon mal sehr hoch gestochen, dann direkt Kontakt zu irgendwelchen Wesen aufzunehmen, die irgendwo in unserer Galaxie verteilt Eben, weil sind. denen geht es ja dann wahrscheinlich genauso, wenn die Ja, auf unserem Entwicklungsstand wären. eben, wenn die in unserem Entwicklungsstand sind, entweder haben sie gerade erst ihren nächsten Trabanten angeflogen oder sie haben es jetzt gerade geschafft, ihr ganzes Sonnensystem zu erkunden, aber selbst von da aus ist ja nochmal ein riesiger Sprung. Noch. Und also, ich nehme auch an, wenn dann erstmal Kontakt aufgenommen wird, dann wird das nicht sowas sein wie, hier ist ein Raumschiff gelandet, außer wenn es eben extrem überentwickelt sind, auf unserer Erde ist ein Raumschiff gelandet und die kommen jetzt, sondern dass es eher so sowas sein wird wie, wir haben einen Funkspruch aufgesendet, der ist ganz schlecht angekommen, aber der ist nicht von uns und der ist auch nicht von irgendeinem Raumkörper, der ist wirklich von irgendeiner intelligenten Zivilisation. Und dass, wenn dann anfängt, so leichter erstmal Funkverkehr, so ein bisschen hin und her chatten. Hi. Weil erstmal das Kommunikationsproblem muss ja sein. Wie kommuniziert man? Ja, eben, das Es kann ja sein, dass die komplett andere Kodierungen haben wie wir. habt Also. ihr den Film Pixels gesehen? Mm-mm. Der war auch nicht so gut, aber ist jetzt egal. Und Achtung, Spoiler-Alarm vielleicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber da gibt's auch andere Wesen, die aus Licht bestehen und mit Licht kommunizieren. Und man hat ja schon solche Videospielaufnahmen in den Weltraum gesendet in den 80er Jahren oder Ja. so. Und in dem Film haben die anderen Wesen das als Kriegserklärung Ja. aufgefasst und haben dann halt solche Art Videospiele aus Licht auf die Erde gesendet. Das wäre eben auch zum Beispiel so ein Problem, Ja. was passieren könnte. Ja, weil das erste, was ja richtig funkmäßig, also bildfunkmäßig war, waren eigentlich die Olympischen Spiele in Deutschland. Wann waren die 38? Ne, 36, oder? 39. 39? Jedenfalls, das war ja so das Erste, was richtig als Bild und Nee, Ton, 36, entschuldige. Ja, egal. was richtig als Bild und Ton also gesendet wurde, versendet wurde an die Empfänger. Ach so, okay. Also somit das erste Große, richtig Große. Und es ist natürlich auch ein bisschen traurig zu denken, dass, also an sich war das natürlich eine beeindruckende Veranstaltung, aber natürlich ist es immer einiges getrübt, wenn man denkt, dass es im Dritten Reich war. Ja, klar. Und das ist so das Erste, was als Funk dort irgendwo draußen Das ist. stimmt. Also wenn irgendwelche fremden Nationen plötzlich Funkwellen kriegen und das Erste ist, was so ungefähr richtig gesendet wird, dann werden die als Erstes irgendwie Nazi-Deutschland sehen, was gerade die Olympischen Spiele Ja, und verrichtet. dabei irgendwelche Speere durch die Kante Ja, wirft oder genau. so. Und springt und so. Das ist schon schlimm. Aber naja. Was ist denn sonst so in den Weltraum geschickt worden? Ist es jemand so? Meinst du jetzt an Körpern und sowas? Nee, ich meine eben an solchen Aufnahmen. Also Olympische Spiele, Na, Videospiele, aber. ich meine, die haben ja auf jeden Fall an welche war das? An die Voyager? Ich glaube, an diese eine Voyager-Sonde haben die ja so eine goldene Platte dran gebaut, Ach, stimmt. wo, da ist ja, das ist so in ganz, ganz simplen Pixeln, so Nachrichten zusammengebaut. Also zum Beispiel irgendwie, dass die nur so ein paar Punkte gemacht haben und das bedeutet dann, okay, wir haben eine Sonne und zu unserer Sonne gehören dann jetzt, also damals waren es noch 9 Planeten und wir sind auf dem dritten Planeten und dann haben sie ungefähr so ganz, ganz pixelmäßig, ganz, ganz simpliziert gebaut, wie wir ungefähr aussehen, also so ein Kopf, dann Körper und zwei Arme, zwei Beine und da haben wir Augen drin, damit sehen wir, da haben wir Ohren, damit können wir hören und so ganz simpel gebaut. Und das ist so Informationen, die weggingen und dass wir eben auf Kohlenstoff basieren und das steht so alles da drauf, nur eben ganz, ganz simpel, so aufs Minimalste komprimiert, was geht. Das ist cool. Irgend so ein kurzer Steckbrief, das sind wir. No. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. Findet ihr das nicht auch faszinierend, dass wir wirklich nur aus Kohlenstoff bestehen im Grunde? Ne, wir bestehen ja Also wir aus bestehen viel nicht, mehr, ja, wir aber. bestehen, aber wir Also, basieren auf Kohlenstoff. ja, das ist schon ziemlich Das krass. Also auf einfach nur auf eine Art Atomen zu basieren, das ist schon irgendwie Ja, eine komische dass sich Vorstellung. alles darauf aufbaut, so ungefähr. Das stimmt schon. Aber. Es kann ja auch sein, dass andere Lebewesen eben auf was ganz anderem basieren und von daher müssen ja auch nicht unbedingt dieselben Bedingungen wie hier herrschen. Ja, es gibt ja immer diese Theorie, ja, wir denken vielleicht immer nur zu eingeschränkt, dass es Wesen gibt, die eben, wie schon gesagt, wie du gesagt hast, auf einem ganz anderen Element basieren, dass die auf vielleicht so gebaut sind, dass wir sie ja gar nicht als Lebewesen wahrnehmen, weil sie irgendwie, Sauerstoff oder so. dass irgendwelche komischen Gaswolken sind, No. die an sich, wenn man das genau betrachten würde, irgendwelche Lebewesen sind, und aber wir es einfach nicht als Lebewesen wahrnehmen und dergleichen, aber das wissen wir noch nicht. Vielleicht gibt es ja auch ganz andere Elemente, die wir noch gar nicht kennen. Ach, es gibt wahrscheinlich noch Elemente, die wir nicht Das kann kennen. gut sein, aber ja, gut, es ist dann ja die Frage, die müssten dann ja schwerer sein als Ja. die, die wir jetzt kennen, wahrscheinlich. Aber vielleicht haben wir auch einfach nur eine zu eingeschränkte Vorstellung, das Das, stimmt. also, einmal gibt es ja die Möglichkeit, also weil das versuchen ja Wissenschaftler, Elemente immer mehr zu erstellen mit mehr Protonen im Kern. Nur das Problem dabei ist ja, dass die viel zu unstabil sind. Die zerfallen ja wieder ganz schnell. Und deswegen haben wir so ungefähr grob rausgefunden, was so ungefähr geht. Aber es kann ja sein, dass es auch noch Elemente gibt, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, die vielleicht anders aufgebaut sind. Das stimmt, ja. Aber das ist natürlich auch wieder, Oder andere Teilchen, aus denen ja, zusammengesetzt sind oder so. nur das ist wahrscheinlich also in unserem Raum oder in unserem, also ich meine jetzt Raum, wo wir beobachten können, halt haben wir es noch nicht festgestellt, dass Ja. es sowas geben könnte. Aber es kann halt sein, dass es auch Stoffe gibt, die ganz anders zusammengebaut sind. Ist nur noch nicht wahrscheinlich. Ja. Und vielleicht auch ganz, ganz weit weg. Ja. Ja, denke ich Aber auch. ich finde diesen Gedanken cool, dass das ganze Universum, oder jedenfalls so wie wir es bis jetzt wissen, ist aus diesen, also Grundteilchen sind es ja 96 Atomen verschiedenen Elementen zusammengebaut. Und es gibt noch diese zusätzlichen Atome, die, nicht Atome, Elemente, die wir künstlich herausgefunden haben und so ein Zeug, aber der Grundstock sind halt 96. Und dass da alles auseinander zusammengebaut ist, finde ich No. irgendwie ziemlich Gut, es cool. gibt ja auch sowas wie die dunkle Materie oder so im Ja. Raum, da weiß man ja nie aus, was die bestehen muss unbedingt. Es kann ja sein, dass die aus ganz anderen Sachen besteht, aber Ja. dass wir es bloß noch nie wahrnehmen können. Aber Ich finde es cool, dass wir das auch schon teilweise selbst hergestellt haben, aber das halt so extrem aufwendig ist, das herzustellen, weil erstens brauchst du extrem viel Energie, zweitens musst du das irgendwie ordentlich aufbewahren, weil so gerade hier diese Antiteilchen, Antimaterie, ist ja das Problem. Wenn es richtige Materie berührt, geht's einfach auf. Es strahlt extrem viel Energie aus und dann ist es plötzlich weg. Also die No. lösen sich ja gegenseitig auf. Antimaterie ist sozusagen das Minus, Materie ist es Plus und zusammen ist es einfach Null. No. Zack, weg. Und deswegen ist das Problem, wie bewahren wir es auf? Weil all unser ganzes, also alles, wo wir sind, besteht aus Materie. Eben, das ist schon krass. Ja. Wo ich ja vor längerer Zeit mal gesagt habe, dass es eigentlich alles so ein riesiger Zeitraum ist und wir das eben nur so ein Foto betrachten, finde ich sowas interessant wie Gamma-Blitze. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Nein. Oh. Überhaupt nicht. Das sind, ich glaube, das wird auch schon wieder von schwarzen Löchern gemacht, wenn die, ist es, wenn, ich weiß gar nicht, unter welchen Bedingungen das dann passiert, jedenfalls strahlen die dann extrem viel Energie aus, also in zwei Richtungen entgegengesetzt, Ja, die halt ganz Jets. gebündelte, genau, die nennen sich Jets, ganz gebündelte Lichtstrahlen sind oder Energiestrahlen. Und die sind halt, wenn die auf die Erde abgefeuert, also richtet wären, dann würden wir einfach geröstet werden. Und die sind halt relativ schnell, also das passiert nicht über Jahrzehnte hinweg, sondern das passiert halt wirklich in einem kurzen Zeitraum. Was ich so beeindruckend finde, dass dann doch wieder was auf das Universum überlegt, extrem schnelles ist. Was einfach trotzdem so große Energie hat. Das stimmt. Das ist ja auch so eine der großen Gefahren, die wahrscheinlich sehr, also die sehr unwahrscheinlich ist, aber die uns einfach komplett auslöschen könnte. Wenn so ein Strahl auf uns trifft, sind wir einfach tot. Das stimmt. Es gibt ja sowieso so viele Sachen eigentlich, die uns auch sonst auslöschen Ja. könnten. Also es ist, wir leben schon gefährlich. Alleine schon Meteoriten. No. Oder Meteore. Weil, also weil das, oder Asteroiden, also das, Die fliegen einfach rum und wenn er groß genug ist, dann knallt er auf uns drauf und wir sind tot. Und es gibt schon ziemlich viele, ne? Ja. Aber bis dahin werden wir uns wahrscheinlich eh schon selbst zerstört haben, bis sowas mal passiert. Es gibt ja ganz große, also ganz große Überlegungen, wie man halt so einen Stein, der auf unsere Erde fällt, aufhalten könnte. Gibt es ja einen Haufen Überlegungen. Weil wie in Armageddon, dass man den hochsprengt, ist eigentlich nicht so eine gute Idee. Weil dann haben wir einfach anstatt einen großen Brocken Viele kleine, ja. 100.000 und einfach wir kriegen anstatt einfach eine Kanonenkugel, kriegen wir einfach komplett Schrot ab. Und das ist auch, würde auch nichts bringen. Von daher gibt es ja einfach die Ideen, den abzulenken und sowas. Da lese ich gerade ein Buch drüber, weil Jonas liest gerade ein Buch von Stephen Hawking. Das erste von ihm, die kurze Geschichte der Zeit. Eine kleine. Kleine. Nee, kurze. Echt? Eine kurze Geschichte der A Zeit. Brief History of Time heißt im Englischen Ja, so. doch, stimmt. Und Kurz, ja. ich lese gerade Gravum von Florian Freistetter. Das ist, es geht halt so um Asteroiden und beides sehr interessant. Weil das eine ist eher so theoretisch gedacht und auch mit dem Universum sich beschäftigen. Das andere ist eher einfach, wir nehmen zwei Dinger und hauen sie zusammen. Aber es beschäftigt sich halt beides auch mit damit, was ziemlich interessant ist. Es ist schon schön, mal so ein bisschen die Hintergründe zu verstehen, zumindest wenn man sich dafür interessiert. Ja. Ich interessiere mich auch dafür, aber sobald ich anfange, sowas zu lesen, verstehe ich es nicht. Ja, Und okay, das ist mein das Problem. ist schon nicht gut, das stimmt. Das ist dann schade. Ja, weil ich einfach generell nicht gut in Physik bin und alles und Dann stell mal nee. ein paar Fragen. Du bist ja hier wahrscheinlich die Unwissendste in diesem Bereich von uns. Ja. Was würde dich interessieren? Worüber würdest du gerne noch reden? Also so genau, jetzt würde mir nichts einfallen. Dann reden wir mal über, denkt ihr, es gibt Paralleluniversen? Ich denke, wie gesagt, nee. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Weil das wäre komisch, weil man wüsste erstmal, nee, was ist überhaupt ein Paralleluniversum? Wie würdest du es definieren? Dass es einfach ein anderes Universum ist oder dass es dasselbe ist wie unseres, bloß mit Ich anderen Lebensformen würde oder? sagen, das ist einfach wie jetzt unser, also das ist wie wenn du unser, also ich versuche es jetzt mal ganz simpel darzustellen, wenn du unser Universum dir 2D vorstellst, einfach du sagst jetzt, das Bild ist 2D und dann schneiden wir einen Schnitt durch, drehen es zur Seite und dann haben wir einfach ganz, ganz viele Schichten. Dass du sozusagen, okay, ich bin jetzt in der Schicht, ich wähle jetzt die Schicht aus und dann hast du es wieder 3D, also damit man das 3D halt sich vorstellen kann, wie das wechseln. Ach so. Dass man sozusagen ganz viele Schichten hat, die übereinander liegen, also die eigentlich ineinander liegen, die parallel existieren, nur die halt sich unterscheiden. Das ist interessant, ja. Also unterscheiden können, aber auch gleich sein können oder alles Mögliche sein können. Ich denk's nicht. Aber was sagst du dazu? Nee, ich glaube auch nicht, dass Paralleluniversen existieren. Aber wir können es halt auch nicht wissen, Ja, ne? aber ich glaube halt einfach nur, dass es, dass das Universum an sich riesig ist und das war's. Hm, Na, alleine, wenn es schon unendlich wäre, dann sind Paralleluniversum eigentlich relativ passé, weil wenn unser Universum unendlich ist, ist auch alles irgendwo, passiert auch irgendwo alles. Wenn das gibt's diese Theorie, wenn du, also nicht diese Theorie, dieses Gedankenbild, wenn du unendlich viele Affen auf eine Tastatur rumhauen lässt, dann schreibt dir irgendein Affe Shakespeare zusammen, irgendein Affe schreibt dir die größten literarischen Werke unserer Geschichte zusammen, du brauchst nur genügend Affen. Weil einfach die Wahrscheinlichkeit ist. Und das bedeutet, wenn unser Universum unendlich groß ist, haben wir auch irgendwo wieder ein Sonnensystem und irgendwo wird dann auf dem dritten Planeten wieder Menschen hausen. Und irgendwo ist sogar das Sonnensystem mit dem dritten Planeten, wo auch die Menschen drauf hausen, wo es genau einen Jonas, eine Sophie und einen Adam gibt. Die genau jetzt gerade in dem Moment auch einen Podcast aufnehmen. Nur man muss halt, das Universum muss nur groß genug sein. Das stimmt, ja. Und diesen Gedanken finde ich so cool. Und wenn man nun, also wenn man umso näher an der Unendlichkeit rankommt, kommt, umso mehr ist möglich. Ja. Umso mehr Wiederholung ist möglich vor allem. Das ist schon ziemlich cool. Und das finde ich ziemlich cool. Eigentlich war es ja gedacht, dass wir heute gar nicht so lang machen wie einen normalen Podcast, weil es wieder ein kleinerer Part ist. Jetzt haben wir so ungefähr die Hälfte zwischen Shortcast und normalen Podcast erreicht. Wollt ihr noch über andere Sachen reden, auch Ich Universum? würde das jetzt, um es zu einem Ende zu bringen, würde ich jetzt einfach auch über das Ende reden. Also, wie stellt ihr euch das Ende der Erde vor? Der Erde Der Erde, explizit. ja. Aber nicht der Menschheit. Nicht der Menschheit, der Erde an sich. Jonas, wirst du zuerst? Weil die Menschheit Ja, wird sich selbst irgendwann ausrotten, denke ich. ja denke ich auch, wenn wir bis dahin auf einen anderen Planeten umgesiedelt sind, aber früher oder später werden wir auch sterben. Also ich hoffe ja, dass wir Menschen vorher noch den Sprung auf einen anderen Planeten schaffen. Ich hoffe es nicht. Nicht? Nee. Nee. Weil dann würden wir den anderen Planeten auch nur noch mehr kaputt machen und Ja, aber ich ja. finde, auch wenn wir so eine, also wenn wir es schaffen, auf einen anderen Planeten zu springen, dann sind wir entweder, dann ist entweder nur noch wir komplett Anarchie und nur noch die größten bauen sich halt irgendwelche Raumschiffe und fliegen dorthin. Oder wir sind einfach so, haben alle Streitigkeiten beseitigt und ziehen halt gemeinsam an einem Strang. Weil guck mal, es wird geplant, wirklich auf dem Mars zu landen. Und alleine, wenn dann bald 2030 ist ja geplant, glaube ich, ursprünglich, dass dann die ersten Kolonien entstehen. Und wenn die Kolonien dort ein bisschen existieren, dann können wir schon sagen, die Menschheit lebt auf zwei Planeten. Das sind zwar nur ein paar Leute, aber dieser Gedanke alleine, dass wir auf zwei Planeten leben, ist eigentlich sowas von Science Fiction. Ja, das Wenn ist man so, wenn krass, man sich so stimmt. überlegt, das sind Lebewesen und also die leben auf drei verschiedenen Planeten, da denkst du ja eigentlich, ja, Science Fiction, irgendein Raum. Aber wir leben schon fast auch auf zwei Ja, Planeten. klar, das stimmt schon. Das finde ich beeindruckend. Aber wegen Beenden, also wegen dem Ende, ich glaube einfach, also ich hoffe, dass die Menschheit dann schon weg ist und ich nehme einfach an, entweder schlägt einfach ein Asteroid ein und die Erde pulverisiert. Oder nach einem gewissen Zeitraum breitet sich sowieso die Sonne aus und röstet einfach die Erde weg. Genau, so Das sehe denke ich ich auch. auch, weil wir reden ja in Astro auch gerade über Sterne und die Sonne ist ja ein Stern und irgendwann wird die sich ausbreiten und die Erde verschlingen im Genau Grunde. eben. Das wird schön. Aber bis dahin sind noch ein paar Millionen Jahre. Man weiß natürlich, nicht, ob die Erde dann ganz weg ist oder ob sie noch existiert und vielleicht kleine Mikroben oder so noch weiterleben können und sich wieder ein neues Leben Es entwickeln gibt ja irgendwann. diese Bärchentiere, die finde ich extrem süß und lustig. Also wenn man mal schaut im Internet, dann findet man, ich glaube, die heißen auch Bärchentiere wirklich. Nicht Kartoffel, nee, wie heißen Kartoffeltierchen? Pantoffeltier. Pantoffel? Pantoffel? Jedenfalls, die sind so, sehen sehr ziemlich lustig aus, haben, glaube ich, 6 oder 8 Beine und einfach sind so pink und haben einfach so einen Rüssel vorne, der sich immer so ausschiebt und reingeht. Oh. Und die sind eigentlich total lustig und süß und die sind einfach die Superhelden. Die schaffen es im luftleeren Raum zu überleben. Die schaffen es in extremer Hitze, in extremer Kälte. Die kannst du halt einfach ins Weltraum mit der Hand werfen und die finden irgendwo einen Planeten und bevölkern den neu. Und ich glaube, dass schon, also dass es manche organische Stoffe geben wird, die das einfach überleben können. Das Auch wäre geil. Lebewesen schon. Also kleine Lebewesen sind halt viel widerstandsfähiger als wir Großen. No. Bei uns, also solche kleinen Lebewesen können uns ja sogar umbringen. Irgendwelche Bakterien oder Viren No, machen uns eben. einfach tot. Kinder ist perfekt. Ja. Von daher glaube ich, dass Leben. Also ich glaube, irgendwann wird das ganze Universum schon ziemlich noch bunter und noch viel verkeimter aussehen, weil irgendwie sich das ganze Lebenszeug verbreiten wird. Das kann gut sein. Gibt's ja auch. Aber Ja. bis dahin, da nehmen wir noch viele Podcasts auf. War wahrscheinlich. Ja. Also es Denke ich gibt ja schon. auch diese Theorie, dass zum Beispiel wir Menschen irgendwie von irgendeinem Asteroiden kommen und einfach nur organischer Stoff waren, der auf der Erde eingeschlagen ist und sich dann im Wasser ausgebreitet hat. Das wäre auch krass, ja. Das würde ja heißen, dass es. Es kann ja sein, dass wenn die Erde zerschlagen wird, einfach ein Teil Erde auf einem anderen Planeten einschlägt und dann dort wieder Leben Wäre passiert. ziemlich cool auf Wäre jeden cool. Fall, ja. Aber wir schließen es ab. Dreiviertelstunde haben wir. Grob und ich fand's schön, drüber zu reden. Bald werde ich wahrscheinlich auch, werden wir mal über Zeitreisen reden, aber nicht in dieser Konstellation hier. Ich mache mal wieder kurz Werbung. Ihr könnt uns auf Facebook und auf Twitter finden. Das solltet ihr einfach so schaffen, wenn ihr nach Pokala Podcast sucht, mit C immer. Und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt an pokala@gmx.de. Ich war der Adam. Ich bin Sophie. Ich bin und war der Jonas. Okay, dann hoffe ich, ihr habt euch über den Podcast gefreut und wir hören uns bei einer nächsten Folge. Tschüss. Macht's gut. Ich würde sagen, da klatsche ich jetzt einfach und wir fangen dann gleich los. Wir fangen los, ne?